Wir stehen hier am Stand der Universität des Saarlandes und hier steht etwas, was man hier auf einer Computermesse nicht unbedingt erwarten würde, nämlich ein Teleskop. Vielleicht können Sie kurz mal beschreiben, was Sie hier mitgebracht haben auf die Messe. Wir haben untersucht, inwiefern geheime Daten auf einem Monitor überhaupt sicher sind. In einem normalen Szenario, was wir hier auch aufgebaut haben, sehen Sie, dass der Monitor üblicherweise vom Fenster wegsteht, wenn Sie mit vertraulichen Daten arbeiten, einfach um es einem Angreifer zu erschweren, einfach in Ihr Büro zu schauen und Ihre Daten zu lesen. Deswegen drehen Sie ihn weg. Die Frage ist nun, reicht das? Und wir haben herausgefunden, nein, es reicht in bestimmten Situationen nicht. Stellen Sie sich vor, Sie sind Teetrinker, Sie haben eine Teekanne neben Ihrem Monitor stehen. Schauen Sie einfach in die Teekanne rein und Sie werden sehen, der Monitor reflektiert sich in der Teekanne. Das ist erstmal nicht weiter verwunderlich. Man könnte jetzt denken, das wäre kein Problem. Die Reflexion ist sehr klein, man kann sie auf die Entfernung nicht lesen. Was wir gezeigt haben, ist, mit einem relativ handelsüblichen Teleskop, mit einem relativ humanen Preis, 300 Euro kostet es, was hier steht, kann man noch auf große Entfernungen, 10 Meter mindestens, noch Ihren Monitorinhalt lesen. Nur damit ich das richtig verstehe, das heißt also eine Teekanne, die spiegelt zum Beispiel, die steht also in der Nähe des Monitors und jemand von außen fokussiert sozusagen auf die Teekanne und kann lesen, was auf meinem Monitor steht? Das ist genau, worum es geht. Es beschränkt sich aber nicht nur auf Teekannen, es gibt noch unendlich viel mehr Gegenstände, die genauso gut reflektieren. Insbesondere gekrümmte Gegenstände, die reflektieren, denn in einem gekrümmten Gegenstand sehen Sie den ganzen Raum oder sehr große Teile des Raumes. Das heißt, wenn Sie einen flachen Spiegel irgendwo stehen haben, müssen Sie Ihre Beobachtungsposition so anpassen, dass Sie gerade den Monitor im Spiegel sehen. In einem gekrümmten Gegenstand ist es relativ egal, wo Sie stehen, denn Sie sehen immer den gesamten Raum. Gegenstände sind insbesondere fast alle Teekannen, die wir getestet haben, relativ viele Tassen, viele Gläser, sogar Löffel, Brillengläser, ganz wichtig, insbesondere für Brillenträger und auch das menschliche Auge. Und was kann man mit diesen Daten, was könnte man mit diesen Informationen, die man da über das Teleskop bekommt, anfangen? Naja, das hängt ganz arg davon ab, welche Daten Sie jetzt ausspioniert haben. Wenn Sie beispielsweise davon ausgehen, dass wir am Lehrstuhl eine Klausur aufsetzen, könnte natürlich der Klausurentext frühzeitig in Umlauf geraten, was man nicht will. Stellen Sie sich vor, einer großen Firma Umsatzzahlen, Geschäftszahlen, die noch nicht veröffentlicht sind, die beispielsweise gerade in einer PowerPoint-Präsentation verbaut werden, könnten dadurch in Umlauf gelangen. Insbesondere bei Präsentationen werden häufig sehr große Fonts verwendet. Das heißt, diese Informationen sind sogar aus sehr großer, noch deutlich größerer Entfernung als hier demonstriert lesbar. Balkendiagramme, alle grafischen Elemente sind sehr große Elemente. Da genügt Ihnen eine sehr moderate Auflösung, um noch eventuell kompromittierende Informationen herausziehen zu können. Wenn man mal so ein Beispiel konstruiert, also jemand sitzt tatsächlich am Bildschirm und schreibt an einem Dokument, das vielleicht geheim bleiben soll. Wie viel kann tatsächlich von außen von diesem Dokument von jemandem Fremden gelesen werden? Wir haben in unseren Experimenten herausgefunden, dass mit unserem sehr einfachen Teleskop Word-Dokumente in beispielsweise 12-Punkt-Schrift auf 10 Metern noch exakt gelesen werden können. Wenn Sie jetzt das Teleskop beibehalten, das gleiche billige Teleskop verwenden auf 40 Metern, lassen sich Schaubilder noch recht gut erkennen. Das heißt, wenn ich Kontextinformationen habe darüber, was in dem Schaubild gezeigt wird, kann ich das noch problemlos rauslesen. Ansonsten müssen Sie mehr Geld investieren in teure Teleskope, insbesondere in einen größeren Durchmesser. Wir erwarten, dass Sie mit einem doppelt so großen Teleskop auf die doppelte Entfernung das Gleiche lesen können. Nun muss aber an dem Teleskop sozusagen jemand stehen und das lesen. Oder könnte man diese Bilder auch sozusagen dauerhaft sichern? Das Beste und das, was wir normalerweise auch machen, ist, diese Bilder dauerhaft zu speichern, abzufotografieren. Wir verwenden dazu eine relativ handelsübliche Digitalkamera, die wir mittels einiger Adapter da kunstvoll anbringen. Und diese Bilder werden wir anschließend auch noch leicht nachbearbeiten, insbesondere Helligkeitsanpassungen. Wir entzerren die Bilder leicht, wir versuchen, die Kanten etwas zu schärfen. Also momentan noch sehr moderate Nachbearbeitung. Und das ist auch ein Gebiet, wo wir in Zukunft weiter arbeiten wollen. Wir erwarten, dass wir mit besseren Algorithmen, die wir einsetzen, da noch deutlich Qualität rausholen können. Was ist Ihr Interesse? Warum machen Sie das? Wir rechnen grundsätzlich damit, dass mit genug krimineller Energie auch andere Leute auf solche Ideen kommen können. Und es könnte bereits sein, dass diese bereits eingesetzt werden. Deswegen wollen wir davor warnen. Wir wollen sagen, wenn Menschen mit wirklich vertraulichen Daten, mit wirklich geheimen Daten arbeiten, sollen sie aufpassen. Es könnte grundsätzlich möglich sein, diese Daten mit der von uns jetzt vorgestellten Technik auf die Ferne auszulesen. Und wenn es bereits eingesetzt wird, wollen wir davor warnen. Wie kann man sich denn davor schützen? Wie könnte man sich davor schützen? Das ist auch noch ein Gebiet, an dem wir arbeiten. Wir haben momentan noch nichts besonders Gutes herausgefunden, keinen besonderen Schutz. Das Einzige, was wir wirklich sagen können, ist, schließen Sie die Vorhänge. Wenn die Vorhänge geschlossen sind, dringt kein Licht nach außen und es kann nicht gelesen werden.